stimmt denn aber euer Bulle hier? Immer einen ordentlichen Hub da. Guck mal, eine Move. Ja, ein Perl. Ich hab heute Abend noch ein Date. Die vier, die warten dran an der Tanke gegenüber, gerade zu Avia. Ich hol sie ab wie immer, die vier, die stehen schon da wie abgemacht. Nimm sie in den Arm, komm, wir gehen einmal. Wir gehen direkt zu mir nach Haus. Ich mach auf Kavalier, trag die vier die Treppen erstmal rauf. Mann, sie machen mich so viel mit ihrem perfekten Bauch. Die eine ist so feucht, jetzt hab ich fette Flecken auf der Couch. Doch ich scheiß drauf, die vier sind echt nice. Machen auf kühl, doch ich brech ihr das Eis. Ich werd für sie erstmal eine Strophe durchs Mic. Und die erste macht sich für mich gerade oben rum frei. Ich hol alles aus ihr raus. Die zweite folgt auf den nächsten Schritt. Das ist alles, was ich gerade brauch. So sieht's aus, ich leg Hand an. Nimm eine nach der anderen. Die vier, sie benebeln mein Verstand, Mann. Schreibst du das, Baby? Mann, ich glaub, ich bin verliebt. Ich hab die dritte gerade im Anschlag. Krieg weiche Knie, doch da bleib ich einfach standhaft. Rap grad unplugged, brech im Handstand zusammen. Steh auf und box, du Schwackes in den Sandsack. Schrei laut auf, wir sind super gut drauf. Guck sie dir doch an, die vier sprudelt nur saus und raus. Das hier ist gute Laune Party, das ist Koma-Shit. Ich bild mir ein, die vier, sie rappen meine Strophe mit. Doch sie reden nicht, sie geben nicht mal wieder Worte. Doch hör gut zu, das ist der Grund, dass ich sie hier supporte. Ich mag sie klein, doch am liebsten, wenn sie üppig sind. Bezahle gern, obwohl sie es sind, die flüssig sind. Was mich nervt, sie klammern wie eine Kette. Sie sind eigentlich billig, legen Wert auf Etikette. Ich will nicht meckern, ich will nicht lästern. Mag sie und ihre Schwestern, die letzten kam erst gestern. La, la, la.